Massenmedien vieler Länder berichteten vom 11. bis zum 14. April über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un, der Nachrichtenagentur Xinhua und die Internet-Homepage Fanchu Wang von China, die indische Zeitung Hindustan Times, die Nachrichtenagenturen Kyodo und Jiji, die Zeitung Nihon Keizai Shimbun und der Sender NHK von Japan, der indische Fernsehsender G-News und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sung-ismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und des Nationalen Zuche-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Kim Jong-un den Wettkampf der Spezialtruppen der koreanischen Volksarmee für die Luftlandung und Zielangriff 2017 leitete. Die lautische Zeitung Vientiane Times, die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today, die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitungen und die Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan brachten Nachricht über seinen Besuch im Pilzkulturbetrieb Pyongyang. Die nepalesische Zeitung ARPAN und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft zum Studium der Juche-Ideologie und der Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft teilten mit, dass er den Wettkampf der Panzerbesatzungen der koreanischen Volksarmee 2017 leitete. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.